Kundgabe 1867. Empfangen durch Bertha Dodde am 29.03.1941. Geistige Überheblichkeit. Grund zur Ablehnung. Der Widerstand, den die Menschen des Öfteren dem göttlichen Wort entgegensetzen, ist die Folge einer gewissen geistigen Überheblichkeit. Nur der Mensch, der sich wissend glaubt, lehnt sich dagegen auf, nun ein anderes Wissen entgegenzunehmen. Er will sich nicht von seiner bisherigen Anschauung trennen. Diese entspricht aber nicht dem durch wissende Kräfte den Menschen vermittelten Wort Gottes. Je gottferner der Mensch ist, desto ablehnender stellt er sich dazu ein und desto mehr weicht dieses Wort von seiner Ansicht ab. Und er ist nicht leicht bereit, diese dahin zu geben und das göttliche Wort in Empfang zu nehmen. Also fehlt es vorerst am Wollen. Bei ernsthafter Prüfung würde der Mensch wohl erkennen, dass sein Wissen noch lückenhaft ist und also nicht standhalten könnte den geistigen Übermittlungen. Jedoch wo der Wille zu einer ernsthaften Prüfung fehlt, dort ist auch eine klare Beweisführung unangebracht und zwecklos. Was ganz verständlich ist und klar, erscheint ihm unverständlich. Denn die Kraft des göttlichen Wortes teilt sich nur dem Menschen mit, der auch den Willen hat, das Geschenk Gottes anzunehmen. Diese Kraft bringt es zu Wege, dass jegliches Wort das menschliche Herz berührt, der Mensch also Gott selbst spürt in einer jeden Niederschrift, im Wort, das Gott selbst den Menschen gibt, die ihm ergeben sind. Der Widerstand aber macht das menschliche Herz unfähig zum Urteilen. Es nimmt der Mensch zwar den Verstand zu Hilfe, dieser allein aber wird zu keinem rechten Ergebnis kommen. Wenn er selbst also unfähig ist, das Vernommene als Wahrheit entgegenzunehmen, so sollte er Gott selbst um Erleuchtung bitten und sonnenklar wird ihm das enthüllt werden, was ihm bisher als unannehmbar erschien. Denn Gott gibt jedem Menschen Erkenntnis, der ihn darum bittet. Zumeist aber traut es sich der Mensch selbst zu, urteilen zu können, und es ist dies eine gewisse geistige Überheblichkeit. Denn eigentlich kann der Mensch nichts. Er kann nichts, ohne Gottes Hilfe dazu erbeten zu haben. Er setzt dem reinen Wort Gottes menschliches Wissen und menschliche Erfahrungen gegenüber, die je nach seiner Einstellung zu Gott mehr oder weniger irrig sind. Jede Richtigstellung empfindet er als persönlichen Angriff und er tritt ihm entgegen in Kampfstimmung. Er vertritt nun eifrig seine Meinung, schenkt aber der gegnerischen Meinung fast keine Beachtung. Und folglich kann auch die Kraft des göttlichen Wortes nicht wirksam werden und seinen Geist erleuchten. Also bleibt er im Dunkeln, trotzdem ihm das Licht nahegebracht wird. Denn das Wissen um die reine Wahrheit ist Licht. Wer aber seine Augen schließet, so ihm Licht geboten wird, dem kann keine Aufklärung gegeben werden. Er verharrt in der Ablehnung und ist erst dann von der Wahrheit des ihm Gebotenen zu überzeugen, so er selbst den Willen und das Verlangen hat nach der Wahrheit. Amen.